Ich überlege noch, ob das mit den nicht ganz so kämpferischen Männern vielleicht daher kommt, weil die Frauen eher über die ganze Familie nachdenken und denken, meine Güte, da ist meine Mutter und da sind noch so viele Geschwister und wie sollen die das schaffen? Während die Männer vielleicht nicht so leicht in diesen großen Kreisen denken. Ja, das stimmt. Also meine Brüder, die haben einfach ganz einfach gelebt. Meine Schwester, wie gesagt, die war nur 3 oder 4 Jahre in eine Schule gegangen, weil die muss dann halt die muss da sein als zweite Mutter für uns da sein. Und aber trotz dessen, die hat damals gesagt zu uns, ich muss weg, ich muss in der Hauptstadt dann halt irgendwo eine Arbeit finden. Und abends hat sie, wusste ich das noch, sie ist dann halt abends irgendwo so ins Kosmetikstudio irgendwie eine Ausbildung gemacht und so diese Maniküres oder wie auch immer nennt man das. Ja, genau, die hat geheiratet und die haben 2 Söhne bekommen und dann das Leben war auch nicht so einfach für meine Schwester und von daher sagte sie, ich muss nach Ausland. Und da war sie nach Singapur, die hat ja in Singapur gearbeitet und dann hat sie weiter Geld geschickt. Das Geld hat sie verdient, die sie verdient hat, hat sie zu ihrer Familie geschickt und auch so meine Eltern und so weiter. Und es ist einfach. Die war da, die war immer für uns da und genauso mit dem zweiten Schwester, die ältere Schwester für uns, also von mir, die hat auch immer für uns da sein und die haben auch gekämpft, um zu überleben, sage ich mal so, weniger mit meinem Bruder. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, irgendwann mal werde ich für euch da sein und werde ich eure Träume auch ermöglichen. Das habe ich wirklich zu meinen Eltern auch gesagt und das habe ich jetzt geschafft. Wie gesagt, ich bin immer ganz stolz, 2 Häuser für die 2 Mütter aufzubauen. Klar, Kredit natürlich, aber durch dick und dünn habe ich dann gesagt, das wird irgendwann mal passieren und das habe ich auch getan. Nur leider hat mein Vater das nicht mehr gesehen. Und bis Der jetzt, leibliche der Vater. leibliche Vater hat das leider nicht mehr gesehen. Und ja, da war ich traurig, als ich das vor 3 Jahren gesehen habe. Das war schön. Und ja, an dem Moment denke ich an meinen Vater. Ja. Und dann hast du Krankenschwester noch auf den Philippinen gelernt? Ja. Hast du die Ausbildung dann im Ausland weiter fortgeführt oder wie war das, als du die Philippinen dann verlassen hast? Hast du es zum Lernen verlassen oder zum Arbeiten? Ich habe den Philippinen verlassen, weil ich damals, also als ich fertig war mit meiner Ausbildung als Krankenschwester, habe ich natürlich auch als Dozenten gearbeitet, 1 Jahr lang, in dem, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Auf den Auf den Philippinen. Philippinen natürlich, genau. Ja. Und eines Tages kam ich nach Hause und sah ich oder höre ich, dass eine Frau beschimpft meine Mutter, weil sie ihre Schulden nicht beglichen kann. Das wusste ich alles damals nicht. Okay, deine leibliche Mutter, die Nee, Mutter hat sie. nicht meine leibliche Ah, Mutter, sondern ja. meine Ja, Adoptivmutter, okay. weil natürlich der zweite Vater ist ja schon, sag ich mal so, war längst gestorben. Ach so, das hattest du gesagt, der war recht früh gestorben. Ja, mein leiblicher Vater ist recht früh gestorben, aber mein Ziehvater oder Ziehvater nennt man das, ja, Adoptivvater, der Onkel von meinem Vater, der mich adoptiert hat, war noch da, aber sag ich mal so, das Geld ist gar nicht mehr ausreichend, um meine Ausbildung zu finanzieren. Und davon wusste ich damals nicht. Davon wusste ich damals nicht und mein Opa wusste auch gar nicht. Und deswegen, meine Mutter hat das gekämpft in sich selber. Die hat das einfach heimlich Kredit aufgenommen, um Und die hat mir damals alle nie gesagt, weil die hat einfach Angst, dass ich dann halt meine Ausbildung nicht mehr weiter fortführen möchte. Und eines Tages, als ich von der Arbeit kam, sah ich dann eine ältere Dame, die hat ja meine Mutter beschimpft, weil, wie gesagt, ich konnte ihre Schulden nicht begleichen, weil das heißt alles monatlich 20% den Zinsen zu bezahlen. Und wo soll meine Mutter dann halt das Geld holen? Die hat keine Arbeit. Wir sind ja auf den Rente von meinem Opa angewiesen und meine Ausbildung als Krankenschwester ist das einfach so teuer. Und dann habe ich meiner Mutter natürlich gesagt, meiner Ziehmutter habe ich gesagt, du, das geht nicht so weiter. Und ich möchte ganz gerne vielleicht mal versuchen, mein Glück in den USA aufzuwandern. Aber das hat auch nicht gelingt, sondern auch, die ich damals zu dir erzählt habe, habe ich beim Laufen, Spazierengehen in der Hauptstadt auf den Philippinen, also sage ich mal Manila, habe ich dann gesehen, dass das halt in Kuwait dringend Krankenschwester brauchen. Und ich habe dann heimlich da dort beworben, ohne dass meine Mutter das wusste, weil ich weiß und ich bin sicherlich, dass sie dagegen ist, wenn ich sage, ich möchte ganz gerne nach Kuwait fliegen, um dann ganze Schulden, unsere Schulden zu begleichen. Aber letztendlich, nachdem, als ich interviewt war, war ich bestanden und ich konnte dann halt nach Kuwait fliegen. Dann habe ich meiner Mutter dann erzählt, war sie traurig, war sie am Heulen, weil ich ihre einzige Tochter bin, dass ich dann halt weg muss und. Aber ich habe sie dann beruhigt, das ist das einzige Möglichkeiten, um deine ganze Schulden, um dich von deiner Schulden oder unserer Schulden zu befreien. Und das habe ich getan. Deswegen die 2 Jahre, wo ich in Kuwait war, war nur wegen den Schulden. Und dann war mein Vater, also zweiter Vater, auch dann halt, als ich in Kuwait war, gestorben. Und konnte ich ja leider nicht nach Philippinen fliegen, mir fehlt das Geld einfach. Und von daher, anstatt nach Philippinen zu fliegen, habe ich dann einfach das Geld zusammengekratzt, dass das halt mein Opa dann in aller Ruhe beerdigt wird. Das war's. Von daher tat mir unheimlich leid. Die haben auch Video gemacht, aber ich habe leider keine anderen Möglichkeiten, weil ich müsste auch keinen Kredit von einer Kollegin oder sowas oder Kredit aufzunehmen, sondern einfach, okay, so ist das. Ich kann Opa überhaupt nicht mehr helfen. Dann lieber für die Beerdigung dann halt das Geld schicken.